Ich habe absolut keine Ahnung, was ich euch heute erzählen soll. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Wirren Gedanken. Wie ihr wahrscheinlich hört, ja, ich bin krank. Aber ich habe mir gedacht, machst du den Podcast trotzdem und ja, lässt dir was einfallen, was du erzählst. Okay, gesagt, getan, einen Podcast mache ich jetzt, aber worüber? Das weiß ich noch nicht. Ich könnte ja mal über meine Arbeit reden. Genau. Ich arbeite ja als Automatisierungstechniker und ich mache ein Projekt nach dem anderen und, ach ja, genau, bei jedem Projekt, da gibt es so ein paar Sätze, die werden relativ oft gesagt und irgendwie werden die dann zum inoffiziellen Projektmotto. In Russland war das, auf jede Frage, die einem gestellt wurde, musste man Janes Najo sagen. Das heißt so viel wie, was weiß ich oder ich weiß es nicht. Außer die Frage war auf eine Zeit bezogen, dann musste man sagen Savtra. Das heißt so viel wie morgen, aber wenn man das in Russland sagt, dann heißt das eben nicht morgen, sondern eher übermorgen frühestens, vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche oder in einem halben Jahr. Dann in den USA war das We Appreciate, denn für jeden kleinen Scheiß, den man gemacht hatte und wenn man nur ein Papier aufgehoben hat, kam einer daher, hatte die Hand geschüttelt und hat gesagt, Andy, we appreciate. Ja. Und irgendwann ist mir das dann so am Sack gegangen, dass ich gesagt habe, ja, ist toll, dass ihr euch dafür bedankt, aber könnt ihr auch mehr Kohle rausrücken? Und da waren die dann nicht so erfreut. Und das wurde auch von den Deutschen vor allem vollkommen ins Lächerliche gezogen, dass die andauernd das gesagt haben. Aber ist eben ein sehr, wie soll ich sagen, freundliches Volk und die hatten die Hilfe auch richtig nötig dort. Dann hatten wir noch ein Projekt in Deutschland. Da fällt mir ein, da war eines der lustigsten Projektmottos, ich kann kein HTST sagen, eines der lustigsten Projektmottos und zwar war da nicht fragen, stumm leiden. Ich glaube, das trifft auf einige Projekte zu, nicht nur bei unserer Firma, sondern wahrscheinlich bei euch auch. Und ja, wenn ihr auch sowas habt, dann schreibt mir doch in die Kommentarfunktion. Ich glaube, ich habe genug gequatscht für heute. Ich habe so einen rauen Hals, das Reden fällt mir schwer. Deshalb lasse ich es jetzt lieber. Und ja, am Montag gibt es den ersten Videopodcast, da muss ich eh noch einiges vorbereiten. Und ja, wir sehen uns am Montag. Also mich werdet ihr nicht sehen, aber Roman werdet ihr sehen. Und mich hört ihr dann wieder am Freitag in einer Woche. Also, bis die Tage. Tschüss. We'll be right back.